Disclosure hört ihr mit You and Me direkt aus der C-Halle. Wir stehen gerade vorm Merch-Stand. Die Leoniden sich gerade ordentlich ein abgeschwitzt, immer noch nasse Haare, nasse Körper. Und jetzt stehen Jakob und Lennart schon hinter Merch-Stand und verkaufen das Merch selber? Natürlich, ja. Na klar. Aber ihr seid nass, ihr macht alle CDs und eure T-Shirts nass mit eurem Schweiß. Stimmt, da hätten wir vorher drüber nachdenken sollen, du hast recht. Aber vielleicht ist es umso besonderer dadurch, echter Leonidenschweiß auf eurem Merch. Ich glaube, dadurch ist es umso ekliger, aber wir wollen halt einfach direkt da sein. Wir wollen nicht hinter der... Eine kann man im Radio nicht riechen. Ja. Ey, ich rieche euch aber auch gar nicht und ich bin euch sehr nah. Also vielleicht ist das ja ein gutes Zeichen, vielleicht hattet ihr gutes Deo. Wie habt ihr denn den Auftritt gerade wahrgenommen? Cool, aber es war sehr schnell vorbei. Wir haben ja nur eine halbe Stunde gespielt, aber dafür haben wir alles gemacht, was ging. Aber es kam uns auch kurz vor, oder? Aber Jungs, merkt ihr nicht sozusagen den Anstieg? Ja, letzter Auftritt mit Fritz NMA, 15 Minuten. Nächster Auftritt Fritz und 20, halbe Stunde. Das heißt, wir spielen bald eine Dreiviertelstunde. Oh yeah! So, Jungs, ich wollte mich auch nochmal persönlich bedanken. Absolut Hammer. Auch Lennart, dir wieder beim Ausrasten zuzugucken. Immer noch läuft dir der Schweiß in Strömen. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Danke. Euch kann man, glaube ich, auch um 14 Uhr auf einen leeren Marktplatz stellen. Und da dampft es dann hinterher. Danke. Vielen Dank für die Einladung und alles Gute nochmal zum Geburtstag. Genau. Ah, oh, danke schön. So, und jetzt aber fast noch wichtiger als der Fritz-Geburtstag, eure ganzen Fans, die jetzt noch versorgt werden wollen von euch persönlich. Viel Spaß dabei. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Die Leoniden hier live im Fritz-Interview.